Die südkoreanische Internetzeitung Minjungui Seori kritisierte am 12. Juni in einem Beitrag die unterwürfige Haltung der Behörden der Stadt Uiseongbu, Bezirk Gyeonggi, gegenüber den USA-Truppen in Südkorea. Demnach sollen sich die Behörden der Stadt Uiseongbu für den 10. Juni auf einen Festakt zum Gründungstag der 2. Division der US-Armee, die in der Stadt stationiert ist, vorbereitet haben, was aber auf die Proteste der Stadtbürger und die Teilnahmeablehnung der Sänger gestoßen hat. Weiter wurde hervorgehoben, die Soldaten, die 2002 die südkoreanischen Mittelschülerinnen Cho Sun und Mi Sun mit Panzerwagen zum Tode überfahren hätten und als Verbrecher ohne Bestrafung in die USA geflohen seien, gehören eben der 2. Division der US-Armee an.